Egon Krenz ist als DDR-Staatsratsvorsitzender und als Chef des Nationalen Verteidigungsrates zurückgetreten. Nach einer Amtszeit von nur 44 Tagen gab er unter dem Druck von Parteien und Bevölkerung diese Ämter auf. Am vergangenen Sonntag hatte er bereits seinen Posten als SED-Generalsekretär verloren. Manfred Gerlach, der bisherige Stellvertreter von Krenz, wurde amtierender Vorsitzender des Staatsrates. Gerlach ist Chef der Liberaldemokratischen Partei. Angesichts der Entwicklung in der DDR hat die SED ihren für Mitte Dezember geplanten Sonderparteitag auf den kommenden Freitag vorgezogen. 23 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Der zurückgetretene Staatsratsvorsitzende der DDR, Krenz, sieht das Land in einer Stunde der höchsten Gefahr. In der DDR wächst offenbar die Sorge vor gewaltsamen Ausschreitungen. Der französische Staatspräsident Mitterrand und der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow haben vor Alleingängen in der deutschen Frage gewarnt. Vertreter aus Wirtschaft und Politik gedachten bei einer Trauerfeier im Frankfurter Dom des ermordeten Vorstandssprechers der Deutschen Bank Herrhausen. Die Meldungen im Einzelnen. Der zurückgetretene Staatsratsvorsitzende der DDR, Krenz, sieht das Land in einer Stunde höchster Gefahr. Alle müssten jetzt aus patriotischer Verantwortung zusammenstehen, hieß es in der heute von der Nachrichtenagentur ADN in Ost-Berlin veröffentlichten Rücktrittserklärung. Als Hauptgrund nannte Krenz das mangelnde Vertrauen der Bevölkerung. Unter dem Druck der Bürger und der eigenen Parteibasis legte Krenz 3 Tage nach seinem Rücktritt als SED-Chef heute neben dem Amt des Staatsratsvorsitzenden auch den Vorsitz des Nationalen Verteidigungsrates nieder. Sein vorläufiger Nachfolger wurde der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Gerlach, der bislang einer von mehreren stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrates war. Angesichts der jüngsten Entwicklungen wurde der für Ende nächster Woche angesetzte SED-Sonderparteitag auf kommenden Freitag vorverlegt. Bundeskanzler Kohl hält auch nach der Vorverlegung des SED-Parteitages an seiner geplanten Reise am 19. Dezember nach Dresden fest. Dies bestätigte am Abend in Bonn ein Regierungssprecher. Hauptgesprächspartner von Kohl sei DDR-Ministerpräsident Modrow, hieß es im Kanzleramt. Geplant sei auch ein Zusammentreffen mit Vertretern oppositioneller Gruppen und Parteien. In der DDR wächst offenbar die Sorge vor gewaltsamen Ausschreitungen. Die amtliche Nachrichtenagentur ADN zitierte heute ein Regierungsschreiben, in dem die Bürger aufgerufen werden, alle Handlungen gegen Objekte und Einrichtungen der Nationalen Volksarmee zu unterlassen. Das Verteidigungsministerium verbreitete eine Erklärung, in der die Soldaten und Grenztruppen ermahnt werden, ihre Aufgaben besonnen und zuverlässig zu erfüllen. Die sächsische Landeskirche setzte sich dafür ein, in dieser ernsten Situation gewaltlos zu handeln. Es würden Rufe nach Rache laut und die Suche nach Schuldigen für die Krise der DDR beunruhige viele Bürger. Vor Rache warnte auch die DDR-Oppositionsbewegung Neues Forum. In einem heute verbreiteten Aufruf wird gefordert, das politische Strafrecht sowie die nach innen gerichteten Strukturen des Staatssicherheitsdienstes abzuschaffen. Der Aufruf für unser Land ist bei der DDR-Bevölkerung nach Angaben der Initiatoren auf ein großes Echo gestoßen. Rund 235.000 DDR-Bürger hätten bisher den Appell unterzeichnet, teilte heute der Initiatorenkreis nach einer Meldung der DDR-Nachrichtenagentur ADN in Ost-Berlin mit. In dem Appell heißt es unter anderem, in der DDR gebe es die Chance, eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln. Eine Wiedervereinigung Deutschlands wird abgelehnt. Erstunterzeichner waren der Schriftsteller Stefan Heim und der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer. Der Aufruf wird auch von der DDR-Regierung unterstützt. Der französische Staatspräsident und der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow haben vor deutschen Alleingängen in der Frage der künftigen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten gewarnt. Nach einem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erklärten sie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands stehe nicht auf der Tagesordnung. Mitterrand betonte, man müsse den verantwortlichen deutschen Politikern vertrauen. Es gelte aber, nicht die Reihenfolge umzukehren und die Frage der Grenzen als erste aufzuwerfen. Gorbatschow bekräftigte seine Auffassung, wonach es 2 deutsche Staaten gebe und die derzeitige Entwicklung daran nichts ändere. Beide Politiker versicherten ferner, alles tun zu wollen, um eine Destabilisierung der Lage in Europa zu verhindern. Der französische Staatspräsident war am Nachmittag zudem wegen der Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa kurzfristig einberufenen Arbeitstreffen mit Gorbatschow nach Kiew gekommen. Der tschechoslowakische Ministerpräsident Adamec hat mit seinem Rücktritt gedroht, falls morgen seine neuen Vorschläge zur Kabinettsumbildung nicht akzeptiert werden. Keine Regierung der Welt könne unter dem ständigen Druck von Streiks und Ultimaten herrschen, sagte Adamec am Abend in einer Fernsehansprache. Bei der Ergänzung des Kabinetts könne er nicht allen Wünschen entsprechen, doch sei für ihn die sachliche Qualifikation wichtiger als das Parteibuch. Wenn ihm entsprechende Kandidaten empfohlen würden, sei er bereit, sie gegen Mitglieder der KP auszutauschen. Der Regierungschef hatte heute mit Vertretern des Oppositionellen Bürgerforums über die erneute Umbildung seines Kabinetts gesprochen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Vertreter aus Wirtschaft und Politik haben heute bei einer Trauerfeier im Frankfurter Dom des ermordeten Vorstandssprechers der Deutschen Bank Alfred Herrhausen gedacht. An dem Gottesdienst nahmen mehr als 1000 Menschen teil, unter ihnen Bundespräsident von Weizsäcker, Bundeskanzler Kohl, US-Außenminister Baker und der sowjetische Botschafter in Bonn Kwiecinski. Der Bundeskanzler würdigte Herrhausen in seiner Gedenkrede als guten Freund, Weggefährten und wertvollen Ratgeber in politischen und wirtschaftlichen Fragen. Der am vergangenen Donnerstag bei einem Bombenanschlag getötete Bankier wurde am Nachmittag im engsten Familienkreis auf dem Waldfriedhof in Bad Homburg beigesetzt. Die Bundesregierung hat endgültig über eine Verringerung der Personalstärke der Bundeswehr entschieden. Nach der Koalitionseinigung vom Vortag beschloss das Kabinett heute, die Sollstärke der Bundeswehr von derzeit 495.000 auf zunächst 420.000 Soldaten zu reduzieren. Falls es im kommenden Jahr zu weitreichenden Abrüstungserfolgen bei den Wiener Verhandlungen über die konventionellen Streitkräfte kommt, soll auch die bislang nur um 3 Jahre verschobene Verlängerung der Wehrdienstzeit von 15 auf 18 Monate endgültig ausgesetzt werden. Darüber hinaus hänge eine nochmalige Reduzierung der Personalstärke von weiteren Abrüstungserfolgen ab, hieß es. Der Bund wird im Haushaltsjahr 1991 die Altschulden der Deutschen Bundesbahn übernehmen. Dies kündigte Bundesverkehrsminister Zimmermann heute in einer Debatte des Bundestages in Bonn an. Den Vorschlag der Sozialdemokraten, die Kosten für das Wegenetz der Bahn zu übernehmen, lehnte der Minister ab. Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Bahn müssten zwar verbessert werden, doch wolle die Bundesregierung dies ohne Dirigismus auf marktwirtschaftliche Weise erreichen. Zur Entlastung des Transitverkehrs von und nach West-Berlin werden ab Januar 4 weitere Übergänge an der innerdeutschen Grenze eröffnet. Wie die Berliner Bundessenatorin Pfarr heute bekannt gab, wird es dann vor den bestehenden 4 Übergängen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland Abzweigmöglichkeiten zu DDR-Fernstraßen geben, die zu den neuen Stellen führen. Auch im Westteil Berlins werde Transitreisenden für die Ein- und Ausreise durch die Wiedereröffnung des Kontrollpunktes Starken ein weiterer Grenzübergang zur Verfügung stehen. Dies war der Tag, an dem die kurze Ära Egon Krenz in der DDR zu Ende ging. In der SED, seiner Partei, hatte Krenz schon seit 2 Tagen nichts mehr zu sagen. Heute hatte er auch seinen Hut als Vorsitzender von Staatsrat und Verteidigungsrat genommen, nehmen müssen. Es gibt wohl nur wenige in der DDR, die ihm eine Träne nachweinen. Wolf Biermann, der Liedermacher, hat sicherlich auf den Punkt gebracht, was die Leute so denken über Egon Krenz. Hey Krenz, du fröhlicher, kalter Krieger, ich glaube dir nichts, kein einziges Wort. Du hast ja die Panzer in Peking bejubelt, ich sah dein Gebiss beim Massenmord. Dein falsches Lachen aus dir macht Fritz Krämer ein Monument für die Heuchelei. Du bist unsere Stasi-Metastase am kranken Körper der Staatspartei. Wir wollen dich doch nicht ins Verderben stürzen. Du bist schon verdorben genug. Nicht Rache! Nein, Rente im Wandlitzer Ghetto. und Friede deinem letzten Atemzug. Wolf Biermann dieser Tage in Leipzig. Nun also wird Manfred Gerlach die Geschäfte des Vorsitzenden des Staatsrates in der DDR übernehmen. Gerlach ist ein liberaler Demokrat, so jedenfalls versteht sich seine Partei, die LDPD. Er machte heute den Eindruck eines Mannes, der die Flucht nach vorn nimmt, eines Mannes jedenfalls, der weiß, dass ein mögliches Chaos sich anbahnt in der DDR. Denn die Ereignisse im Land überstürzen sich, Lutz Krieger fasst sie zusammen. Um 17.06 Uhr kam die Einmeldung, auf die die westlichen und östlichen Nachrichtenagenturen heute seit Stunden warteten. Der Rücktritt von Egon Krenz als Staatsratsvorsitzender und Chef des Nationalen Verteidigungsrates. Damit nahm die Karriere des am 24. Oktober in das Amt des Partei- und dann auch Staatschefs gewählten Egon Krenz ein jähes Ende. Nur 44 Tage waren dem politischen Zögling Erich Honeckers an der Spitze des Staates vergönnt, ehe er, wie die meisten der alten SED-Prominenz, die Macht verlor. Der Machtverfall von Staat und SED ist eng gekoppelt, denn die SED war der Staat. Und jetzt, da die Partei als tragende Säule dieses Staates zusammenbricht, droht das ganze Gebäude einzufallen. Was hatte Egon Krenz am 18.10., als Erich Honecker zum Rücktritt gezwungen wurde, noch gesagt? Fest steht, wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt und nicht rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Das genau tat Egon Krenz auch nicht. Und deshalb musste er über sich selbst stürzen. Die Ereignisse rollen in immer schnellerer Folge ab. Am Sonntag Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee und ein von den SED-Parteimitgliedern niedergeschriebener Egon Krenz. Der Rücktritt des Egon Krenz spitzt die politische Krise der DDR gefährlich zu. Eile tut Not. Und deshalb wurde heute Nachmittag diese Meldung verbreitet. Der außerordentliche SED-Parteitag ist bereits für den Abend des 8. Dezember nach Berlin einberufen worden. Dies entschied der Arbeitsausschuss zur Vorbereitung des Parteitages aufgrund der im Lande und der Partei entstandenen Situation. Das Gremium wird einen Bericht über die Situation in der Partei und ihre Ursachen geben, sowie Vorschläge für die radikale, von der Basis ausgehende Neuformierung der SED zu einer modernen sozialistischen Partei unterbreiten, die dem demokratischen Sozialismus verpflichtet ist. Die Stimmung im Lande ist angeheizt. Kein Wunder. Täglich werden neue Parteiskandale der SED bekannt. Der Stellvertreter des noch immer flüchtigen ehemaligen Staatssekretärs Schalk Golodkowski, Manfred Seidel, wurde festgenommen, weil ihm zur Last gelegt wird, mit Golodkowski zusammen fast 200 Millionen D-Mark ins Ausland geschafft zu haben. In Tautenhain, im Bezirk Gera, stürmen Bürger unterirdische Bunker des Stasi und finden dort noch glühende Asche von verbrannten Papieren vor. Tage zuvor verließen LKW-Transporter das Lager offenbar mit Geheimpapieren. Der Volkszorn droht auszuufern. Staat und Kirche taten sich heute Abend zusammen in der Sorge vor Übergriffen aufgebrachter Bürger. Die Regierung der DDR und die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen haben zu Ruhe, Besonnenheit und Gewaltlosigkeit aufgerufen. Wie es in der regierungsamtlichen Presseinformation heißt, häuften sich in den letzten Stunden Anzeichen für Übergriffe auf Objekte und Einrichtungen der Nationalen Volksarmee. Diese, so wird betont, habe einzig und allein den Verfassungsauftrag, das friedliche Leben der Bürger gegen Angriffe von außen zu schützen. Dafür sei sie ausgerüstet und ausgebildet. Die Kirchenleitung setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass in dieser ernsten Situation die Menschen wahrhaftig, besonnen und gewaltlos handeln. Krenz selbst trat heute nicht mehr in Erscheinung. Der Mann der Stunde hieß Manfred Gerlach, Stellvertreter im Amt. Der Liberaldemokrat heute nach den überstürzenden Ereignissen. Der Staatsrat nahm eine Erklärung von Egon Krenz zu Beginn seiner Sitzung entgegen, in der Egon Krenz seinen Rücktritt als Vorsitzender des Staatsrates und auch als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates bekannt gibt. Ich muss hier ehrlich dazu sagen, dass ich von den in der Koalition zur Regierung vertretenen Parteien vorgeschlagen worden bin, als amtierender Staatsratsvorsitzender so lange zu fungieren, bis die Volkskammer entsprechend der Verfassung einen neuen Vorsitzenden des Staatsrates und einen neuen Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates wählt. Freilich, die personellen Veränderungen, die sich täglich vollziehen, reichen als Beruhigung für das Volk nicht mehr aus. Gestern eine neue Reiseordnung für Bürger der Bundesrepublik und Berlin-West, die Bekanntgabe eines D-Mark-Reisefonds für die DDR-Bürger, heute die Mitteilung über eine Amnestie. Sie betrifft alle Bürger, die vor dem 6. Dezember, wie es heißt, wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Vergehen zu einer Strafe mit Freiheitsentzug und wegen Verbrechen zu Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren verurteilt wurden. Ausnahmen wie Sexualdelikte, Raub und Erpressung bestätigen die Regel. Der SED-Sonderparteitag wird am Freitag nun versuchen, unter Führung des 25-köpfigen Arbeitsausschusses die ehemalige Staatspartei zu retten. Ob der Name verbleibt? Die Delegierten haben das Wort. Gefragt sind in der DDR jetzt Persönlichkeiten. Die CDU der DDR lässt erkennen, dass sie mit Blick auf die vielleicht schon im Mai stattfindenden freien, geheimen und allgemeinen Volkskammerwahlen politisch-moralische Position festlegen will und damit natürlich auch den SED-Sonderparteitag in die Pflicht nimmt. Heute Abend verlautete von der Union der DDR: Die CDU hält daran fest, dass für das Amt des Staatsratsvorsitzenden eine Person gefunden werden soll, die von einer Mehrheit der Teilnehmer des Runden Tisches akzeptiert und getragen wird. Das wird in einer Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes festgestellt. Die entsprechende Person sollte sowohl im In- als auch im Ausland über hohes Ansehen verfügen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten sie in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, eine Vereinigung der Deutschen stehe nicht auf der Tagesordnung. Mitterrand war am Nachmittag zu einem kurzfristig einberufenen Arbeitstreffen mit Gorbatschow nach Kiew gekommen. Hermann Krause berichtet. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Abschluss ihrer mehrstündigen Gespräche in Kiew betonten sowohl Generalsekretär Michail Gorbatschow als auch der französische Staatspräsident Mitterrand, dass eine mögliche Wiedervereinigung der deutschen Staaten nicht auf der Tagesordnung stehe. Solch ein Prozess könne zudem nur im Sinne einer gesamteuropäischen Entwicklung vollzogen werden. Vermieden werden sollte alles, was die Situation verschärfe. Mitterrand, der sich ausdrücklich hinter Bundeskanzler Kohl stellte, sagte, er vertraue dem deutschen Kanzler und seiner Politik. Kohl habe ihm versichert, dass der 10-Punkte-Plan nicht mit einer zeitlichen Vorstellung verbunden ist. Aus Sicht des Westens sei es entscheidend, die europäische Gemeinschaft zu stärken und einen Dialog mit dem Osten zu führen. Hilfreich dabei könnten der Europäische Rat sein, die geplante gemeinsame Europäische Bank und ein Investitionsfonds. Eine Teilnahme der östlichen Staaten in diesen Gremien schloss Mitterrand nicht aus, sondern appellierte an eine zukünftige Zusammenarbeit. Auf die Frage, ob sich die Sowjetunion eine Mitarbeit in der Europäischen Gemeinschaft wünsche, antwortete Gorbatschow, seine Regierung stehe solch einer Idee positiv gegenüber. Dies könne ein Instrument des gemeinsamen europäischen Hauses sein. Mit seinem Kurzbesuch in Kiew hat Mitterrand die gegenseitigen Konsultationen zwischen Ost und West nach dem Gipfel von Malta fortgesetzt. Die Unterredung mit Gorbatschow schließt sich an das Treffen der Warschauer Paktstaaten und den Besuch von Außenminister Hans-Dietrich Genscher gestern in Moskau und fand statt vor dem Europagipfel am Freitag und Samstag in Straßburg. Gorbatschow hatte gleich zu Anfang der Pressekonferenz erklärt, seine Position zur Deutschlandfrage, die er in den letzten Tagen immer wieder vorgetragen hat, habe sich auch heute nicht geändert. Man müsse ausgehen von 2 souveränen deutschen Staaten, die beide Mitglieder der Vereinten Nationen seien. Die Realitäten, so Gorbatschow, sind ein Ergebnis der Geschichte. Und die Geschichte muss entscheiden, was die Zukunft unseres Kontinents ausmacht. Nur im Rahmen eines europäischen Gesamtkonzeptes lasse sich die deutsche Frage lösen, so Gorbatschow. Jeglicher Versuch, über künstliche Veränderungen die Entwicklung zu beschleunigen, könnte nur schaden. Mitterrand hob die gemeinsame Freundschaft Frankreichs mit der Bundesrepublik hervor, erinnerte an Adenauer und de Gaulle und die Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages. Frankreich verstehe das Drama einer Teilung, so Mitterrand, er stehe den Deutschen nicht gleichgültig gegenüber. Wenn Veränderungen in Europa stattfinden, so Mitterrand, dann nur durch demokratische Reformen und auf friedliche Weise. Die Entwicklung in der DDR kommentierte Gorbatschow so: Die Probleme hätten schon lange vor der Tür gestanden, die Strukturen wären unzeitgemäß gewesen, es sei viel Zeit verloren gegangen. Er könne keine Entscheidung für die Deutschen treffen, sondern wünsche ihnen bei ihren Reformen viel Erfolg. Wichtig sei aber, bei dem gesamten Prozess im Osten die Stabilität Europas zu gewährleisten. Einigkeit erzielten Mitterrand, der am späten Abend nach Paris zurückflog, und Gorbatschow über die Tatsache, dass nach diesem Treffen hier in Kiew Helsinki 1990 näher gerückt sei. Für die Idee einer vorgezogenen Konferenz hatte Gorbatschow bereits auf Malta geworben. Hermann Krause zum Treffen Mitterrand-Gorbatschow. Nun ein Blick auf die Tschechoslowakei, ein weiteres Land des bisherigen Ostblocks im Umbruch. Dort fühlt sich die Regierung von Ministerpräsident Ladislav Adamec unter dem Druck von Streikwilligen im Land. Er könne unter diesen Umständen keine Umbildung seiner Regierung bewerkstelligen, so Adamec heute. Aus Prag, Jens-Peter Paul. Ladislav Adamec scheint einen zweiten Generalstreik in der GSSR unbedingt verhindern zu wollen. Bereits an diesem Donnerstag will der Ministerpräsident zu einem weiteren Gespräch mit den Vertretern des oppositionellen Bürgerforums zusammentreffen. Mitarbeiter des Bürgerforums sagten dazu am Mittwochabend, man werde erneut Personalvorschläge austauschen und beraten, wie eine dauerhafte Regierung für die Tschechoslowakei aussehen könnte. Regierungssprecher Janssen hatte bereits am Nachmittag zu erkennen gegeben, dass sich Adamec eine zweite Pleite mit einer Kabinettsreform nicht leisten will. Vielmehr könne man die lebhaften Dialoge mit den Oppositionellen so interpretieren, dass die nächste Ministerriege die Unterstützung, zumindest aber die Duldung des Bürgerforums genießen sollte, sagte der Regierungssprecher. Damit scheint die Drohung mit einem zweiten Generalstreik, geplant für den kommenden Montag, die erhoffte Wirkung gehabt zu haben im Sinne der Oppositionellen. In einer Fernsehansprache drohte Adamec jedoch für den Fall mit Rücktritt, dass auch seine neuen Personalvorstellungen auf Ablehnung treffen. Niemand, so der Regierungschef, könne mit dauernden Ultimaten und immer neuem Druck vernünftig regieren. Unterdessen mehren sich Anzeichen, dass das Bürgerforum ein immer wieder hervorgehobenes Grundprinzip »Von uns geht niemand, selbst in die Regierung« fallen lassen wird. Hintergrund ist ein fast schon absurder Mangel an intelligenten politischen Köpfen im Land, die als Minister in Frage kommen. Dr. Václav Klaus, Wirtschaftswissenschaftler in der Spitze des Bürgerforums, bestätigte am Abend gegenüber dem ARD-Hörfunk, dass man Adamec auch eigene Personalvorstellungen nahegebracht habe. Auf die Frage, ob er, Dr. Klaus, nun also doch Wirtschaftsminister werde, antwortete er, leider. Sollte Klaus tatsächlich ins Kabinett einziehen, stünde der Tschechoslowakei ein deutlicher Kurswandel in ihrer Wirtschaftspolitik bevor. Klaus ist ein erklärter Gegner jeder sozialistischen Planwirtschaft und er orientiert sich an Konzepten aus der Bundesrepublik. Nach den Worten des Regierungssprechers sollen die Abstimmungen mit dem Bürgerforum sofort in die Endphase gehen. Eine neue Regierung könnte dann womöglich bereits am Wochenende vereidigt werden, also rechtzeitig, um einen zweiten Generalstreik zu verhindern. Dies würde bedeuten, dass die erste Kabinettsumbildung gerade eine Woche Bestand hatte. In der Hauptstadt kursieren unterdessen Gerüchte, dass der Rücktritt von Staatspräsident Gustav Husak, letzter KP-Hardliner in einem hohen Amt, unmittelbar bevorsteht. Dass er die Prager Burg nicht längst hat räumen müssen, führen Beobachter weniger auf Husaks persönlichen Willen zurück, denn auf die Tatsache, dass es außerordentlich schwierig ist, sich auf einen Nachfolger zu einigen. Auf den Volksliebling Alexander Dubček will man offenbar nur im äußersten Notfall zurückgreifen, weil die maßgeblichen Politiker der Meinung sind, dass die Zeit bei aller Achtung vor seiner Standhaftigkeit über ihn hinweggegangen ist. Der ehemalige DDR-Außenhandelsstaatssekretär Schalk Kolodkowski will sich nicht den Ostberliner Behörden stellen. Dem Sender Freies Berlin sagte sein Anwalt Dankert heute früh, Schalk werde alle Instanzen ausschöpfen bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Sein Mandant wolle sich im Westteil der Stadt von einem Richter oder Staatsanwalt aus der DDR vernehmen lassen. Der Berliner Justizsenatoren Limbach erklärte ebenfalls im Sender Freies Berlin, man müsse zunächst abwarten, ob der Generalstaatsanwalt der DDR ein Rechtshilfeersuchen stelle. Über dieses müsse dann beim Westberliner Kammergericht befunden werden. Der bisher für die Devisenbeschaffung zuständige Schalk hatte sich gestern Abend in Begleitung seines Anwalts freiwillig in die Untersuchungshaftanstalt Moabit begeben. Zuvor will der ehemalige Staatssekretär in der Schweiz Konten in einer Größenordnung von 60 Millionen Mark aufgelöst und an die Außenhandelsbank der DDR überwiesen haben. Der Untersuchungsausschuss des Ostberliner Stadtparlaments wird im Zusammenhang mit Polizeiübergriffen bei den Demonstrationen Anfang Oktober Strafanzeige gegen den früheren Chef der DDR-Staatssicherheit Mielke erheben. Die amtliche Nachrichtenagentur ADN meldete gestern, Sicherheitskräfte hätten vor der Kommission erklärt, der frühere Minister habe die Federführung für die Polizeieinsätze gehabt. Er habe auch befohlen, Demonstrationen unter allen Umständen nicht zuzulassen und sie aufzulösen. Der Untersuchungsausschuss beschloss außerdem, den Ostberliner Polizeipräsidenten Rausch, Generalstaatsanwalt Simon und den Bezirkschef der Staatssicherheit Hähnel anzuzeigen. Der gestern auch als DDR-Staatschef und Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates zurückgetretene SED-Politiker Krenz hat erklärt, dass die Demission seine eigene freiwillige Entscheidung gewesen sei. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Krenz, er sei nicht gezwungen gewesen, zurückzutreten. Zu den jüngsten Enthüllungen über Verfehlungen früherer Spitzenfunktionäre erklärte Krenz, er habe ein reines Gewissen und könne vor jeden Untersuchungsausschuss treten. Was jetzt über Erich Honecker und andere zutage komme, enttäusche ihn nicht nur, sondern verbittere ihn. Der tiefste Schlag sei die Angelegenheit, die im Zusammenhang mit dem Bereich kommerzielle Koordination stehe, sagte Krenz in Anspielung auf das Arbeitsgebiet des früheren Staatssekretärs Schalk Golodkowski. Ordnung und Geborgenheit für alle Bürger. Und die Rolle der SED hier am runden Tisch, wie würden Sie die umreißen? Sie wird sich als gleichberechtigte, eingeordnete Partei verstehen. Was soll hier rauskommen? Na, sagen wir mal, eine Verständigung über einen Sicherheitskonsens. Eine Verständigung, wie wir radikale Reformen in Richtung Demokratie verwirklichen können. Möglichst gemeinsam oder festzustellen, auch wie viele Gemeinsamkeiten gibt es auf dieser Strecke. Und dann auch konkrete Schritte und Aktionen für die nächste Zeit, die man möglicherweise gemeinsam tragen kann. Das, glaube ich, halte ich für ganz wichtig. Die etablierten Parteien und die Opposition sind sich zumindest darin einig, dass die innere Stabilität der DDR ernsthaft bedroht ist. So will man gemeinsam Verantwortung übernehmen, eine demokratische Willensbildung in Gang setzen. Die Opposition fordert von den Behörden die ungeschminkte Offenlegung von Wirtschafts- und Umweltdaten und Zugang zu den Medien. Zugleich warnen Oppositionssprecher vor Gewaltanwendung. So ist der runde Tisch fast gezwungen, Ergebnisse in Richtung Verständigung zu erreichen, denn die Nachrichten aus dem Land sind beunruhigend, die Zeit drängt. Noch tagt der runde Tisch und abermals gehen in Ost-Berlin die Bürger auf die Straße. Sie fordern freie Wahlen so schnell wie möglich, die Auflösung der SED und schicken dem zurückgetretenen Staatsratsvorsitzenden Krenz höhnische Grüße nach. Auf den runden Tisch richten sich viele Hoffnungen. Aber mit großer Geduld der Bevölkerung können weder Regierung noch Opposition rechnen. Die Massen, die die Wende bewirkt haben, wollen die Revolution vorantreiben. In einem Tempo, das beiden Seiten den Atem zu verschlagen droht. Die Demonstration endet nicht zufällig am Bonhoeffer Haus, dem Tagungsort der Gespräche. Nach sechsstündiger Debatte heute Abend kurze Erholungspause vom runden Tisch. Ein Kommuniqué gibt es noch nicht, doch in Einzelgesprächen wird deutlich, worum es vor allem geht. Opposition und etablierte Parteien wollen gemeinsam versuchen, die Anarchie zu verhindern. Wir haben vorhin in der Diskussion gesagt, dass die Lage ernster ist, als die meisten wissen und denken, hier ganz am Anfang. Können Sie das ein bisschen ausführen? Tja, wissen Sie, ich will natürlich nur nicht noch mehr Unruhe schüren, als eh vorhanden ist. Tatsache, dass es im Verlauf des gestrigen und heutigen Tages an verschiedenen Stellen der DDR Warnstreiks, Aufrufe zu größeren Arbeitsniederlegungen gegeben hat. Und ich muss Ihnen sicher nicht erklären, dass das für jede Demokratie, egal welcher Prägung, und für die Gewährleistung des öffentlichen Lebens natürlich von außerordentlicher Gefahr ist. Am runden Tisch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist eine gemeinsame Erklärung der Oppositionsgruppen verlesen worden mit der Forderung, nach baldiger Erarbeitung eines Wahl- und Verfassungsgesetzes und der Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit, dem Nachfolger der berüchtigten Stasi. Hinter dieser Erklärung steht auch mein Gesprächspartner in einem Studio des Senders Freies Berlin, Ibrahim Böhme, am runden Tisch als einer der Vertreter der SDP, der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Guten Abend, Herr Böhme. Guten Abend, Herr Friedrichs. Zunächst mal war es schwer, diese Gemeinsamkeit innerhalb der Opposition herzustellen. Hier haben wir manchmal das Gefühl, dass die verschiedenen Gruppen doch ziemlich auseinanderlaufen. Ja, verstehen Sie bitte unsere Situation aus der Sicht. Wir kommen alle in einer jahrelangen Solidarstruktur verbunden aus einem allgemeinen oppositionellen Verständnis. Und jetzt wird es wichtig sein, aus diesem allgemeinen oppositionellen Verständnis bei einer Geschwindigkeit, wie wir sie uns selbst alle nicht vorgestellt hätten, in Verantwortung hineinzuwachsen, die für viele Freunde in der Opposition bereits heißt, wir wollen auch Regierungsverantwortung. Da gibt es Bedenken. Die Opposition prägt eine Ästhetik des politischen und moralischen Verhaltens. Und diese Ästhetik sollte uns auch weiter bestimmen. Aber viele meinen, dass Menschen dann aus der Opposition jetzt plötzlich auch von ihrer Persönlichkeitsstruktur her nach Macht drängen. Ich kann eigentlich für alle meine Freunde der Opposition, egal ob sie beim demokratischen Aufbruch oder bei der Initiative Frieden und Menschenrechte oder bei uns oder sonst wo stehen, sagen, wenn sie an Regierungsverantwortung beteiligt sein wollen, dann ist es die Verantwortung für das Land und die Bevölkerung. Herr Böhme, nun soll ja am 6. Mai gewählt werden. Wenn es dabei bleibt, wie wollen Sie dann antreten? Als einzelne Gruppen oder als vereinigte Opposition? Das ist im Moment nicht so deutlich zu sagen. Als wir am 4. Oktober in einer Nachtberatung Vertreter verschiedener oppositioneller Gruppierungen und bereits in Parteiinitiativen uns auf ein Wahlbündnis mit einem Minimalkonsens einigen konnten, konnte keiner von uns die Situation in dieser galoppierenden Geschwindigkeit sich entwickelnd voraussehen. Das heißt, dass wir unsere Bündnisaussage neu überdenken müssen. Die Bündnisaussage der Zukunft der nächsten Wochen, spätestens im Januar, hängt natürlich auch davon ab, wie Ende Januar das neue Wahlgesetz aussehen wird, welche Konditionen da für freie, demokratische und geheime Wahlen für den 6. Mai festgeschrieben werden. Haben Sie dem Termin am 6. Mai denn zugestimmt? Die SDP hat in ihrer Nachtsvorstandssitzung vom 3. zum 4. Dezember diesen Termin aufgrund der Situation im Lande in einem Beschluss als Vorschlag an die Öffentlichkeit formuliert. Und wir haben diesen Vorschlag am 4. an die Öffentlichkeit gegeben. Ich hatte an sich nicht damit gerechnet, dass sich eine solch große Mehrheit, es gab nur wenige Gegenstimmen und wenige Stimmenenthaltungen, sich heute für den 6. Mai als spätesten Wahltermin erklären. Werden Sie bis dahin denn eine Organisation schaffen können, die sich mit der SED oder der anderen Blockparteien vergleichen kann? Die haben ja alle schon eingespielte Apparate. Die brauchen Sie erst noch. Sicherlich werden wir das nicht können. Aber die meisten oppositionellen Gruppen und ich glaube auch bei den ehemaligen Blockparteien gibt es Persönlichkeiten, die da unsere Auffassung in diesem Punkt zumindest teilen, möchten jetzt allen Parteien- und Gruppenegoismus wegdrücken, im Interesse unserer Bevölkerung sich für schnelle Wahlen entscheiden, was heute geschehen ist, um der Bevölkerung zu akzentuieren, es bewegt sich etwas. Wir können durch eine schwere bevorstehende wirtschaftliche Phase nur durchkommen mit einer politischen Entwicklung, die einen demokratischen Weg öffnet. Ich glaube aber, dass nicht nur die Sozialdemokraten in der DDR, sondern auch die anderen oppositionellen Gruppen durch den Kampf, den sie in den letzten Jahren durchgestanden haben, ein größeres Maß Vertrauen vom Volke bekommen, als das eigentlich die Strukturen der etablierten ehemaligen Blockparteien, Volkskammerparteien uns verhindern können. Morgen, Herr Böhme, beginnt ja der außerordentliche Parteitag der SED. Vielleicht können Sie uns ganz schnell noch Ihre Erwartungen sagen in diesem Zusammenhang. Was meine Erwartungen anbelangt, möchte ich zwei Dinge benennen. Als erstes, ich habe der SED höchstens eine Empfehlung zu geben, sich mit einzureihen in die Parteien und Massenorganisationen, die es mit der Demokratisierung auch als etablierte Kräfte ernst meinen. Das heißt für sie vor allem viel zu leisten, was Geschichtsaufbereitung bedeutet. Und ihre ganze ideologische Struktur ist ja durch den Wahrheits- und Führungsanspruch gekippt, eine neue ideologische Struktur zu entwickeln, die vor allem Utopie zugänglich ist. Was das Zentralkomitee anbelangt, was die führenden Persönlichkeiten anbelangt, möchte ich mich und kann ich mich nicht äußern. Ich möchte aber hier an der Stelle anmerken, dass wir erfahren haben, dass die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sich unter Umständen auflösen wird, sich neu konstituieren wird unter dem Namen Sozialistische Partei Deutschlands. Das wäre die Abkürzung SPD. 1946 ist bei der Vereinigung von KPD und SPD die Sozialdemokratie vereinnahmt worden und dann abgedrückt worden. Man konnte sie nicht ganz vernichten. Das heißt, man würde jetzt auch den Namen SPD besetzen. Die Sozialdemokraten in der DDR, der Vorstand, möchte an die Basis den Wunsch und die Bitte aussprechen, an die Parteibasis, den Wunsch und die Bitte aussprechen, zu diskutieren, inwieweit wir uns zum ersten ordentlichen Parteitag vom 6. bis 9. April 1990 den Namen SPD geben und uns damit in die Tradition der deutschen Sozialdemokratie mit ihrer auch historischen Belastung eindeutig stellen. Damit ist der Name SPD, glaube ich, ab heute besetzt. Erst einmal. Vielen Dank, Herr Böhme. Vielen Dank nach Berlin. Ich bedanke mich auch. Zu den Ereignissen drüben ein Kommentar. Es spricht Wilhelm von Sternburg vom Hessischen Rundfunk. Liebe Zuschauer, es spottete einst über die deutschen Genossen, sie würden den Zug, der zur revolutionären Tat führt, erst dann besteigen, wenn sie als ordentliche Staatsbürger die erforderliche Bahnsteigkarte gelöst hätten. Ich glaube, die Nachfolger des bolschewistischen Heiligen in der SED haben für derartige Sarkasmen nichts mehr übrig. Denn der Sturmwind der deutschen Revolution des Jahres 1989 fegt die Mächtigen von gestern in atemberaubender Geschwindigkeit von der Bühne der Geschichte. Und nun droht auch der Versuch der SED zu scheitern, dieser Revolution einen ordentlichen Fahrplan zu geben, jedenfalls aus ihrer Sicht. Der Schock und die Wut der Bürger über das deutsche Vita der alten kommunistischen Führungsschichten sitzt tief, hat den Rufen nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit neue, nicht ungefährliche Töne beigemischt. Es mehren sich die Zeichen, dass friedliche Massendemonstrationen nicht mehr allein die Szene beherrschen, sondern der Volkszorn in einigen Fällen bereits in Gewalt umschlägt. In der DDR ist ein Machtvakuum entstanden, das die Revolution an einen Scheideweg führen könnte. Schuldbekenntnisse, Reueversprechungen helfen der SED in dieser Situation so wenig wie die Auswechslung ihrer Spitzengarnitur. Dieser Partei glaubt man nicht mehr. Was die DDR also dringendst braucht, ist eine vom Volk legitimierte Regierung. Die heutigen Verhandlungen am runden Tisch haben hier wichtige Grundsätze festgelegt. Aber die Zeit drängt. Wenn etwas in den letzten Wochen deutlich geworden ist, dann doch die alte historische Weisheit, dass Revolutionen eine unkontrollierte Eigendynamik entwickeln. Rasche Wahlen sind also erforderlich, um politisch-demokratische Stabilität zu sichern. Bleibt da wirklich noch die Zeit bis zum Mai? Die Appelle des SED-Reformers und Regierungschefs Modrow an die Bürger heute Abend im DDR-Fernsehen, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren, sie wirkten jedenfalls hilflos und verzweifelt. Und wenn morgen die SED auf einem Sonderparteitag über ihre Zukunft entscheidet, wen außerhalb der Partei bewegt dies eigentlich noch in der DDR? Die rechtzeitige Neuerrichtung einer frei gewählten, kontrollierten Staatsautorität. Das ist die wirkliche Herausforderung der Stunde für die deutsche Revolution. Und damit zurück zu Hans-Joachim Friedrichs. Ein Kommentar von Wilhelm von Sternburg, und er sprach ihn natürlich in den Tagesthemen und nicht in der Tagesschau. Da gibt es normalerweise keine Kommentare. Der Mann an der Devisenkasse der DDR, der 3 Tage lang spurlos verschwunden war, ist heute Morgen in West-Berlin aufgetaucht, hat sich der Polizei gestellt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Alexander Schalk-Golodkowski, ehedem Staatssekretär in Ost-Berlin und Einfädler von 1000 Geschäften, einige davon offenbar windig, möchte unter keinen Umständen an die DDR zugeliefert werden, wie das im Amtsdeutsch heißt. Und schwierig, wie die Rechtslage zwischen den beiden deutschen Staaten nun mal ist, könnte es gut sein, dass ihm ein Wiedersehen mit den Landsleuten drüben erspart bleibt. Aus Berlin, Robin Lautenbach. Vor der großen Wende war der Staatssekretär Schalk-Golodkowski in der DDR kaum bekannt. Dann trat er in einer der ersten freien Diskussionen des DDR-Fernsehens als Experte auf und gab durchaus richtige Ratschläge. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, das ist eine Lebensfrage für diesen Staat, rentabel produzieren. Und wir müssen uns damit abfinden, dass es keinen einfacheren und keinen anderen Weg gibt. Wer das glaubt oder verspricht, der schwindelt. Doch dann empörte sich die Öffentlichkeit über das Firmenimperium, mit dem der Staatssekretär die Devisen verdient hatte. Selbst Volkspolizei demonstrierte. Ihm unterstand die geheimnisvolle Abteilung COCO, kommerzielle Koordinierung, die auch heimlich mit Waffen gehandelt hatte. Erst das Zögern eines Generals Wendland machte es möglich, dass ein Verbrecher wie Schalk-Golodkowski, nichts anderes ist er in meinen Augen, sich im Ausland absetzen und damit auch Beweismittel beiseite schaffen konnte. Weil der Haftbefehl zu spät kam, musste der Generalstaatsanwalt der DDR kurz darauf zurücktreten. Und als sich Schalk Golodkowski letzte Nacht in der Westberliner Untersuchungshaftanstalt stellte, brachte er die Berliner Justiz in Verlegenheit, denn er unterstellte sich gleichzeitig ihrem Schutz. Eine Auslieferung von Straftätern an die DDR ist möglich, wurde aber seit Jahrzehnten nicht mehr praktiziert, wie Justizsenatorin und Westberliner Generalstaatsanwalt berichteten. Ich war selbst bei der Vernehmung anwesend von Anfang an, als ihm die Personalien erörtert worden sind und der Betroffene hat erklärt, ich fühle mich unschuldig. Er hat Einzelheiten nicht vorgetragen und zunächst war wegen des Vorwurfs gesagt, ich bitte, meine Verteidigungsunterlagen sind insoweit bei meinen Verteidigern im Osten, nämlich bei Herrn Dr. Vogel und bei einem zweiten Anwalt. Ich bitte, dass diese Unterlagen herbeigezogen werden, daraus wird sich meine Unschuld ergeben. Die Haftprüfung ergab, Schalk Golodkowski bleibt vorläufig in westlicher U-Haft. Die DDR muss in den nächsten Tagen beweisen, dass die Vorwürfe berechtigt sind und sie muss ein rechtsstaatliches Strafverfahren garantieren. Genau daran aber zweifelt der Anwalt des Inhaftierten. Ich will nicht ausschließen, dass das in Zukunft nicht vielleicht besser wird, aber im Moment, denke ich, ist das sehr unsicher. Und wenn ich daran denke, dass mein Kollege Dr. Vogel offensichtlich wegen seiner Verteidigung für unseren gemeinsamen Mandanten in Haft genommen worden ist und nach 8 Stunden dann wieder freigelassen wurde, weil der Tatverdacht fallen gelassen wurde, denke ich, ist das kein gutes Zeichen für die Justiz im Moment. Ob der bekannte Ostberliner Anwalt Wolfgang Vogel den ehemaligen Staatssekretär noch vertritt, ist unklar. Vogel will auf jeden Fall seine Anwaltstätigkeit auslaufen lassen. Und er wäre bereit, sich hier vernehmen zu lassen von Ostberliner Richtern oder Staatsanwälten? Er hat das gestern in der schriftlichen Erklärung ja zum Ausdruck gebracht, dass er selbstverständlich zur Aufklärung dieser Fragen bereit ist, sich durch einen Richter oder Staatsanwalt aus der DDR hier in Westberlin vernehmen zu lassen. Und ich denke, die hiesigen Behörden würden auch zustimmen. Bei ihrem Haftbefehl gegen Schalk Golodkowski beschränkte sich die DDR-Justiz jetzt auf mögliche Untreue, zum Beispiel auf den Bau von Häusern mit Staatsgeldern für die Töchter von Günter Mittag. Die einstmals mächtige graue Eminenz des Staatshandels wurde von der Entwicklung überrollt. Ökonomische Kraftsprüche helfen da auch nicht mehr. Für Spitzenleistung, Spitzengeld und für schlechte Ware kein Geld oder wenig Geld.